stramm und treu zu dir. Du schriebst die Hymne der Nation mit Buben, Pfiffen, Ton und Ton. Sie sahen auf, stolz auf zu dir. Alle wollen sehen und hören, weichen den Unrecht nicht.